SWR 2 Leben. Wenn man sich kennt oder sich immer wieder zufällig begegnet, gehört es dazu, sich zu grüßen. Jeder Gruß drückt dabei etwas aus, genauso wie die Entscheidung, jemanden nicht zu grüßen. Michael Poser hat damit seine Erfahrungen gemacht und einen Essay geschrieben. Vom Grüßen und Nichtgrüßen, wenn man beschließt, jemanden nicht mehr zu kennen. Der Gruß eines Menschen bedeutet mir etwas. Und ihm auch der meine. Wir bestätigen einander, dass wir einander kennen oder gerne kennenlernen würden. Der Gruß kann flüchtig, desinteressiert sein. Man kann ihn auch ausgestalten mit ein paar zusätzlichen Worten, einem Lächeln, einer Verbeugung. Im Grüßen teilen ich und der andere uns mit, was wir voneinander halten. Jemanden nicht zu grüßen, den man kennt, ist ein deutliches Zeichen der Missachtung. Die bekannte Geschichte von dem Mann, der einen Hammer ausleihen will, zielt darauf, weil er sich einbildet, aus böser Absicht zu nachlässig gegrüßt worden zu sein, steigert er sich immer mehr in den Gedanken hinein, der Nachbar habe etwas gegen ihn. Und obwohl er ihn eigentlich nur um einen Gefallen bitten möchte, geht die Sache so aus, dass er den Nachbarn, ehe der guten Tag sagen kann, anschreit: »Behalten Sie doch Ihren Hammer!« Ein unterlassener Gruß kann lange Nachwirkungen haben, zu einer nicht mehr behebbaren Entfremdung führen. Ich gebe ein Beispiel aus meiner Erfahrung. In der Nähe meines Hauses wohnt ein älterer Herr, der Beamter war und passioniert Klavier spielt. Wir haben eine Zeit lang miteinander musiziert. Ich habe die Flöte gespielt und er mich begleitet. Als ich die Flöte beiseite legte, weil ich mich anderen Dingen zuwandte, hatten die Zusammenkünfte ein Ende. Das war vor einer Reihe von Jahren, und aus irgendeinem Grunde hat dieser Nachbar, dem ich oft auf der Straße begegne, irgendwann aufgehört, mich zu grüßen. Er schaut mich an und durch mich hindurch. Ich habe das am Anfang ignoriert und ihm, wie gehabt, freundlich zugenickt. Da er standhaft dabei blieb, mich nicht zu erkennen, entschloss ich mich, es ihm gleich zu tun. Wir laufen aneinander vorbei, schauen uns an und tun so, als hätten wir uns nie gesehen. Das ist ein eher widernatürlicher Vorgang. Ich überlege mir, ob ich etwas falsch gemacht habe. Es kann gut sein, dass ich ihn einmal in Gedanken vertieft übersehen habe und er das als Absicht ausgelegt hat. Es kann auch etwas ganz anderes sein. Vielleicht ist er verärgert, weil unser Musizieren damals ziemlich abrupt endete und ich keine Anstalten machte, es wieder aufzunehmen. Oder er ist nicht einverstanden mit den Positionen, die ich als Bürger, der sich in der Stadtpolitik betätigt, vertrete, denn ich weiß, dass er sich für diese Dinge interessiert. Ich müsste ihn einfach ansprechen und fragen, weshalb er sich so verhält. Dann könnte es jedoch passieren, dass ich mir eine Abfuhr hole, weil es sich gar nicht um ein Missverständnis handelt, sondern er tatsächlich etwas gegen mich auf dem Herzen hat. So viel liegt mir aber nicht an ihm, dass ich das Risiko eingehen möchte, mir von ihm Unangenehmes sagen zu lassen. Einmal stand ich im Trubel eines großen Straßenfestes plötzlich direkt vor ihm. Wir hatten keine Zeit und keinen Raum, einander auszuweichen. Jeder schaute dem anderen voll ins Gesicht, und einen Augenblick schien es mir, als versuche er, das Kunststück gleichzeitig zu grüßen und nicht zu grüßen. Ich glaubte, in seinen Augen den Wunsch zu lesen, von dem gegenseitigen Ignorieren wieder wegzukommen. Ich war aber nicht eingestellt darauf und machte keine entsprechende Geste. Als wir aneinander vorbei waren, bereute ich das. Ich meinte aber, ich könnte nicht zurückgehen und ihm erklären, dass ich ihn eigentlich hätte grüßen wollen. Bei unserer nächsten Begegnung auf der Straße versuchte ich es meinerseits mit einem angedeuteten Gruß, und er reagierte nicht, vielleicht weil er gekränkt war vom vorigen Mal, wo ich sein kleines Entgegenkommen übersehen hatte oder weil ihm meine jetzige Andeutung zu undeutlich war. So sind wir wieder im alten Geleise, sehen uns an und kennen uns nicht. Und wenn uns nicht ein Zufall zu Hilfe kommt, wird es bei allen zukünftigen Begegnungen so sein. Wer, wie das mein Fall ist, in einer mittleren Großstadt lebt, und das seit Jahrzehnten, hat es mit einem Mittelding von Anonymität und vertrauter Umgebung zu tun. Es gibt wichtige Zentren in der Innenstadt, wo fast jeder öfter hinkommt. Den Marktplatz, das Rathaus, die Fußgängerzone. Es ist nicht wie in einem Dorf, wo man, wenn man sich auf die Straße begibt, fast nur Bekannte trifft. Und nicht wie in der Megalopolis, wo man sich in Strömen unbekannter Massen bewegt. Ich habe mich gefragt, nach welchen Gesetzen sich in einer solchen Stadt die Begegnungen mit Menschen, die man kennt, abspielen. Der Zufall arrangiert sie, könnte man denken. Ich sehe jemanden Jahre nicht und dann kurz hintereinander dreimal. Oder ich wünsche mir sehr, jemanden zufällig zu treffen, aber der Zufall weigert sich, den Vermittler zu spielen. Und doch kann ihm, dem Zufall, etwas nachgeholfen werden, wenn man die Zeiten eines anderen Menschen im Kopf hat oder die von ihm bevorzugten Orte. In meiner Schülerzeit wollte ich unbedingt einen Maler kennenlernen, der auch ein großer Gesellschaftsmensch war. Er lebte in einem alten Haus in einem anderen Teil der Stadt. Ich hielt mich viel um dieses Haus auf und studierte die Gewohnheiten des von mir verehrten Künstlers. Er ging eigentlich nur abends aus, und es gelang mir auch, mehrfach kurz seinen Weg zu kreuzen, bevor er in einem Auto abgeholt wurde. Aber weder wagte ich, ihn anzusprechen, noch geschah es, dass sein Interesse sich auf mich lenkte. Es kam auch nicht zum kleinsten Wortwechsel. Ich gab auf. Übrigens entstand später auf anderem Wege zwischen uns eine enge Freundschaft. Eine Zeit lang waren wir ganze Tage und noch viele Stunden der Nacht zusammen. Und noch später kam es zu einer Entfremdung, die nie geheilt wurde. Ich habe ihn, der inzwischen verstorben ist, nicht wiedergesehen. Mir selbst ist es gelegentlich auch so gegangen, dass jemand mir begegnen wollte und dabei in Kenntnis meiner Gewohnheiten etwas nachgeholfen hat. So kam es mir jedenfalls vor. Wenn die Beziehung gelitten hatte, hörten auch die zufälligen Begegnungen auf. Denn durch Berechnung von Zeit und Ort oder einfach durch Instinkt kann man ein Zusammentreffen vermeiden. So mache ich es ja auch, wenn auch nicht immer erfolgreich. Bei den Begegnungen in der Stadt treibt der Zufall oft bunt und manchmal so seltsam, dass man an noch andere geheimnisvolle Einflüsse glauben möchte. Es kann passieren, dass ich plötzlich und eigentlich grundlos an jemanden denke, den ich sehr lange Zeit nicht gesehen habe, und mir dann zuerst ein anderer Mensch über den Weg läuft, der ihm ähnelt, so dass ich diesen mit ihm verwechsle. Kurz darauf tritt er selbst auf. So ging es mir beispielsweise einmal mit einem Onkel, der sehr selten und überraschend bei uns auftauchte, ein Abenteurer, der wie ein scharfnasiger Indianer aussah. Ich ging eines Tages durch die Innenstadt und dachte an ihn, dass sein Besuch eigentlich wieder einmal fällig wäre. Plötzlich sah ich ihn vor einem Schaufenster stehen. Aber er war es gar nicht, sondern eine andere Indianergestalt. Ein paar Straßen weiter trat er dann tatsächlich selbst auf mich zu. Wie sollte ich da nicht an einen parapsychologischen Zusammenhang denken? Jedenfalls bin ich beim Herumlaufen in der Stadt ein Mitspieler in einem Spiel mit einem Maß von Unvorhersehbarkeit. Und das gefällt mir. Denn gerade aus den unvorhersehbaren Begegnungen kann sich etwas Interessantes ergeben. Das Leben ist so reglementiert, aber wessen Wege sich im städtischen Gewirr mit wessen Wegen überschneiden, das ist eine offene Geschichte. Wenn eine Begegnung stattfindet, muss ich natürlich wissen, was ich daraus mache. Grüße ich nur ganz schnell? Lasse ich mich auf ein Gespräch ein? In früheren Jahren habe ich mich auf mich selbst konzentriert, wenig um die Zufälligkeiten im Straßenraum gekümmert. Einerseits kurzsichtig, andererseits zu Grübeleien geneigt, befasste ich mich nicht mit dem, was um mich herum vorging. Ich galt, da ich Grüße oft unbeantwortet ließ, als arrogant. Ich habe inzwischen gelernt, dass der Gruß als etwas Lebensspendendes angesehen werden kann, und habe mir angewöhnt, abgesehen von den alten Fällen, die nicht mehr reparabel sind, immer zurückzugrüßen, auch da, wo ich keine Ahnung habe, wer der andere ist, und von meiner Seite zuerst auch dann zu grüßen, wenn ich nicht sicher bin, sondern nur so eine vage Idee habe, dass ich den anderen kenne. Auf diese Weise habe ich schon viele wildfremde Menschen mit einem Gruß bedacht und wäre bei Nachfrage in Verlegenheit gekommen. Als Fraktionsvorsitzender einer Gruppe im Stadtparlament genieße ich einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gegrüßt werde, weil irgendein Bericht über mich in der Zeitung gestanden hat, mit Bild. Das war besonders so, als ich heiratete und die Zeitung darüber Ausführungen machte. An dem Tag, als der Bericht erschien, wurden meine Frau und ich von ganz Unbekannten angesprochen. Autos hupten, Menschen winkten. Selbstverständlich habe ich zurückgewinkt und bei all solchen Rencontres so getan, als wüsste ich genau, mit wem ich es zu tun hätte. Auch ich habe es nicht gern, von jemandem ignoriert zu werden, mit dem ich meine, bekannt zu sein. Dieses einfache Mittel des Aufeinandereingehens leistet einen kleinen Beitrag zur Vermenschlichung der Gesellschaft. Warum soll ich es also nicht anwenden? Von den Ethnologen wissen wir, was die Formen des Grüßens wie der Handschlag, das Beugen des Kopfes, das Lüften des Hutes, das Ausziehen der Handschuhe und so weiter ursprünglich bedeuteten. Es waren Friedensbekundungen. Wer so grüßte, wollte damit sagen, dass von ihm kein Angriff zu erwarten sei. In abgemilderter Form gilt das auch heute noch. Ich darf von jemandem, der mir guten Tag sagt oder eine kleine Verbeugung vor mir macht, mit Recht erwarten, dass er mich nicht im nächsten Augenblick aggressiv angeht. Diese ursprüngliche Bedeutung ist aber von ganz anderen überlagert worden. Die friedensstiftende Geste hat sich zu einem Höflichkeitsritus entwickelt, der in einer stark psychologisierten Gesellschaft als Indikator für eine Beziehung zwischen Menschen betrachtet wird. Eigentlich ist das nicht ganz so neu. Auch in früheren Zeiten wurde am Gruß abgelesen, was ein Mensch dem anderen bedeutete. Das konnte wichtig sein bei der Einschätzung der eigenen gesellschaftlichen Stellung. Der verweigerte Gruß durch einen Mächtigen war unter Umständen ein Verdammungsurteil und ebenso wichtig in Liebesdingen. Große Liebesgeschichten können mit einer kleinen Geste dieser Art beginnen. Dante schildert in seiner Schrift vom neuen Leben, wie ihn die ganz in weiß gekleidete Beatrice auf der Straße, es war 3 Uhr nachmittags, freundlich grüßte, wie er daraufhin trunken vor Glück war, nach Hause eilte, sich dort in einen einsamen Winkel zurückzog, einen visionären Traum hatte, dessen Inhalt in ein Sonett fasste und sich so die Gewissheit verschaffte, dieser Beatrice für immer in Liebe verbunden zu sein. Mit dem ersten Gruß tritt man aus der Unbekanntheit in die Bekanntheit ein. An privaten Orten, wo das Gesetz der Anonymität seine Zuständigkeit verliert, grüßt man einander, weil es unhöflich wirkt, es nicht zu tun. Wenn man jemanden, den man nicht kennt, immer wieder im öffentlichen Raum begegnet, wird es irgendwann unvermeidlich, ihm ein Zeichen des Wiedererkennens zu geben. Es ist eine Vorform des Kennenlernens. Eine Geschichte beginnt, die kurz oder lang währen kann. Ist etwas in Gang gekommen und dann wird das Grüßen auf einmal wieder eingestellt, empfindet dies der Mensch, dem der Gruß vorenthalten wird, womöglich als besonders verletzend, weil ein anderer ihm zu verstehen zu geben scheint, dass er sich von einer weiteren Bekanntschaft nichts verspricht. Ich selbst erinnere mich an eine Geschichte, die mitten auf der Straße wie aus dem Nichts begann, dann aber sehr zu meiner Irritation, ohne für mich erkennbaren Grund, plötzlich endete. Eine Dame, deren Gesicht in mir nur eine vage Erinnerung hervorruft, es vor langer Zeit schon einmal gesehen zu haben, spricht mich wie eine alte Bekannte an. In unserer lebhaften Unterhaltung über alles Mögliche stellt sich heraus, dass sie im Hause meiner Eltern verkehrt und mich dort öfter angetroffen hat. Sie schildert mir mein Elternhaus aus ihrer Perspektive, das gibt mir neue Aufschlüsse und indem ich sie befrage, erfahre ich weitere, mir ganz unbekannte Details. Von Menschen kommen wir auf Bücher. Sie ist Buchhändlerin, auch da hat sie so etwas wie ein Geheimwissen und fällt Urteile, die mir schwer zu denken geben. Wir verabreden uns nicht. Es ist die Art Begegnung, die man gern vom Zufall bestimmt sein lässt. Tatsächlich habe ich sie noch mehrere Male getroffen und wir haben, wie mir schien, mit beiderseitigem Vergnügen unser Gespräch stantepede mitten im Menschengedränge fortgesetzt. Es war mein Gefühl, dass sie nicht wünschte, mehr daraus zu machen, also sich in einem Lokal oder Café mit mir hinzusetzen, dass ihr gerade daran gelegen war, einfach so zusammen und dann wieder auseinandergeweht zu werden. Dann sehe ich sie einmal auf einem Platz auf mich zukommen, ich gehe ihr freudig entgegen, sie schaut mich kurz an und schreitet an mir vorbei, wie an einem völlig fremden Menschen. Ich habe sie seither nicht wiedergesehen, kann also nicht sagen, ob das ein endgültiger Bescheid war. Ich muss mich aber auch so fragen, ob ich selbst an dieser Wendung der Dinge schuld bin. Habe ich etwas unbewusst Verletzendes gesagt? War irgendetwas mit meinem Aussehen oder meiner Kleidung nicht in Ordnung? Oder, was natürlich noch viel schlimmer wäre, war sie mit meiner intellektuellen Leistung nicht zufrieden? Kurz gesagt, hat sie angefangen, sich zu langweilen? Ich tendiere dazu, den Grund dafür lieber in der Besonderheit ihres mir noch so wenig bekannten Charakters zu suchen als bei mir. Ich habe einen Stich bekommen und muss mir nun etwas zurechtlegen, was mir erlaubt, vor mir selbst nicht schlechter dazustehen als vorher. Wenn man sich entschließt, jemanden nicht mehr zu grüßen, sondern ihn zu übersehen, so muss das gute Gründe haben. Denn dem anderen wird etwas entzogen, worauf er ein Recht zu haben glaubt und was für seine Selbsteinschätzung Bedeutung hat. Nicht nur wird ihm der Respekt vorenthalten, sondern er wird gewissermaßen aus einem Bekannten zu einem Unbekannten gemacht. Ich habe solche Zurückstufungen nur bei Menschen vorgenommen, mit denen ich sehr verbunden war, nie bei kurzen Bekanntschaften, wo etwas vorgefallen war, was mich ärgerte, selbst wenn ich das eigentlich für unverzeihlich hielt. Denn ich halte es in diesen Dingen mit dem Wort eines Freundes, welches besagt, jeder hat 5 Schuss frei. Das heißt, jeder darf sich 5-mal schlecht benehmen, ehe endgültig mit ihm gebrochen wird. Oder anders ausgedrückt, es muss sich unwiderleglich herausstellen, dass Charaktereigenschaften vorliegen, die eine weitere Beziehung zu dem Menschen ausschließen. Erst wenn das eindeutig klar ist, darf der Bruch vollzogen werden. Ich bin sehr empfindlich in Sachen Freundschaft. Deren Grundprinzip ist für mich das wahre, nicht gespielte, gegenseitige Wohlwollen. Wem ich so weit vertraue, dass ich ihm geheimere Gedanken und private Angelegenheiten mitteile, von dem muss ich auch sicher sein, dass er das Vertrauen nicht missbraucht. Freundschaftsverrat ist für mich etwas ganz Abscheuliches. Ich habe jemanden in meinen innersten Kreis gelassen und plötzlich muss ich feststellen, dass er seine intimen Kenntnisse benutzt, um mir zu schaden. So ist es mir ergangen mit einem langjährigen Weggefährten in der Kommunalpolitik, einem Hausverwalter, der als vielfacher Hausbesitzer auch ein schwerreicher Mann ist. Aus mir nicht bekannten Gründen war er mit dem Establishment in unserer Stadt zerfallen. Seine früheren Freunde in diesem Establishment ärgerte er durch kritische Stellungnahmen und Enthüllungen, die er von seiner Position als Sprecher einer Maklervereinigung aus lancierte. Dabei war er kein bisschen zimperlich. Ich hatte ihn mit meinen Freunden in seinem Hausverwalterbüro aufgesucht, um ein gemeinsames Vorgehen zu besprechen. Wir wollten einen monströsen Neubau in der Stadtmitte verhindern. Von Anfang an fand ich es pikant, dass ich mich als ziemlich mittelloser Literat mit einem durchtriebenen Geldmann zusammentat. Ich wurde von verschiedenen Leuten gewarnt, die behaupteten, schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht zu haben. Ich war jedoch zu der Meinung gekommen, dass er nicht der Immobilienhai sei, den andere in ihm sahen, sondern dass er sich als Millionär längst der Notwendigkeit enthoben, alles unter dem Blickwinkel des eigenen Geschäftsvorteils zu sehen, wirklich für unsere Stadt interessierte. Und die Vorurteile eben daher kamen, dass er die herrschenden Kreise so unverblümt herausforderte. Seine Unabhängigkeit und Ungezähmtheit gefielen mir. In einem unserer ersten Gespräche erzählte er mir, dass er in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Ehrenämtern abgegeben habe. Auf den Friedhöfen liegen lauter unersetzbare Menschen, er wolle nicht in den Fehler verfallen, sich auch dafür zu halten. Das klang nach einer gewissen, gelassenen Selbsteinsicht und war mir sympathisch. Wenn in meiner Gegenwart Vorbehalte gegen ihn geäußert wurden, verteidigte ich ihn mit Nachdruck. Ich hielt es für einen Fehlschluss, einen Menschen, nur weil er mit Häusern handelte, schon deshalb für einen schlechten Charakter zu halten. Über längere Zeit traten er und ich als ein Duo von Stadtkritikern auf. Unsere Pressemitteilungen formulierten wir oft zusammen in seinem Büro. Er gewöhnte sich an, mich fast täglich anzurufen und irgendwo zu treffen. In der lokalen Presse wurden wir heftig angefeindet. Einmal nannten sie ihn in einem Kommentar eitel und selbstgerecht und bezeichneten ihn als krankhaften Meckerer. Ich nahm ihn auf unserer Website in Schutz und attackierte die Zeitungen. Daraus erwuchs mir ein Prozess. Wir gingen zusammen mit einer eigenen Liste in den Kommunalwahlkampf, ich auf Platz 1, er auf Platz 2. Wir zogen auch ins Stadtparlament ein, allerdings nur mit 3 Abgeordneten. Er hätte gerne große Politik gemacht, Koalitionen geschmiedet, sah sich schon als Leiter wichtiger Ämter. Dazu reichte es nicht, und wir hatten immer wieder hitzige Debatten über unser zukünftiges Vorgehen. Nach einem solchen Streit kündigte er mir die Freundschaft auf. Er schrieb einen Brief an die Mitglieder unserer Liste, in dem mein Unvermögen geschildert wurde, teilte der Zeitung mit, er habe die Geduld mit mir verloren, weil ich mit den herrschenden Parteileuten bändelte, witzige Reden im Parlament hielte, anstatt handfeste Politik zu betreiben und im Übrigen nur an meinem Auskommen interessiert sei. Er ließ mich ferner wissen, dass er keinerlei Beziehung mehr zwischen seinen Freunden und Bekannten und mir wünsche, und er machte einen Versuch, mir den Rechtsanwalt abspenstig zu machen, der mich in dem Prozess verteidigte, den ich mir seinetwegen aufgehalst hatte. Das war eine harte Zeit mit den täglichen Zeitungsartikeln, wo von schmutziger Wäsche die Rede war, obwohl ich mich eigentlich gar nicht verteidigte, jedenfalls nichts Böses über ihn sagte. Nach diesen Auseinandersetzungen bemühte ich mich, möglichst wenig von ihm zu sehen. Ich war glücklich, dass die täglichen Anrufe aufgehört hatten. Wenn ich ihm unerwarteterweise begegnete, dann wandte ich das Mittel meines nicht sehenden Blickes an. Ich hatte ihn in meine Galerie der Unbekannten aufgenommen. Ich schaute ihm in die Augen und gab trotzdem kein Zeichen eines Wiedererkennens. Man kann natürlich gegen einen solchen Rigorismus im Umgang mit einem anderen Menschen viel einwenden. Er ist das Gegenteil von Verzeihung und bereitet eine gewisse Mühe. Im Augenblick der Begegnung muss ich konzentriert sein. Ich darf nicht aus bloßer Unachtsamkeit in die alte Gewohnheit des Grüßens zurückfallen. Auf diese Weise beschäftigt derjenige, von dem ich nichts mehr wissen will, weiterhin meine Gedanken. Es wäre viel einfacher, wenn ich vergesse, was mir angetan wurde. Andererseits wäre es seltsam, einen Menschen, der mir absichtlich schaden wollte, freundlich zu grüßen, als wüsste ich von der Sache nichts. Darin könnte allerdings auch wieder eine große Feinheit liegen. Der Gruß würde bedeuten, ich ändere mein Verhalten zu dir nicht, obwohl ich es für schuftig halte. Aber ich verachte dich so, dass du an mir keine Veränderung merken wirst. Ich werde dir nie gestatten, einen Einfluss auf mich auszuüben. Dieses Verhalten darf man nicht mit der Verzeihung verwechseln, und es wäre auch daran viel Künstliches. Jemanden, den ich sehr gut kannte, von einem Augenblick an gar nicht mehr zu kennen, ist eine ganz bewusste Reaktion, die der, dem sie gilt, sehr wohl versteht. Er legt sie, wenn klar ist, dass sie sich auf ein bestimmtes Verhalten von ihm bezieht, als Racheakt aus, und damit hat er nicht völlig Unrecht. Mit dem Gedanken der Rache kommt er gut zurecht, weil er sie zu den niederen Instinkten rechnen darf. Das Urteil der Schuftigkeit, das darin liegt, wird er kaum gelten lassen. Dem, der übersieht, kommt es darauf an, dem anderen zu zeigen, dass dieser ein Nichts für ihn geworden ist. Das ist das Entscheidende. Wenn es ein Racheakt ist, dann besteht er eben darin, den anderen endgültig aus dem eigenen Leben zu verbannen. Durch die Entscheidung, einen Menschen fortan zu ignorieren, nehme ich eine Retusche an meinem Leben vor, und ich halte sie für notwendig. Wie so oft, wenn ich mein Verhalten gegenüber anderen von Grund auf ändere, steckt dahinter eine Selbstkritik, die ich indirekt übe. Denn ich bin ja an dem, was geschehen ist, insofern nicht unschuldig, als ich mich mit einem Menschen eingelassen habe, von dem ich hätte wissen müssen, dass er zum Vertrauensbruch fähig war und dazu, mir Leiden zu bereiten. Ich habe ihn in einen inneren Kreis eingelassen, obwohl ich gewarnt war. Meine Menschenkenntnis hat versagt. Im Nachhinein erscheint mir das noch schlimmer als die unerwarteten Angriffe selbst. Die, davon bin ich überzeugt, hatte ich nicht verdient. So schmerzhaft sie waren, ich könnte sie zur Not verzeihen. Aber ich kann mir nicht den Missgriff verzeihen, in unvorsichtiger Weise nähere Beziehungen eingegangen zu sein, die solche Folgen hatten. Schon aus Selbstachtung muss ich ein Zeichen setzen, dass das Fehlurteil revidiert ist. Man erspart sich viel Elend, wenn man einen Instinkt dafür entwickelt, mit wem man sich näher einlassen darf und mit wem nicht. Ich glaube, dass das eine Kunst ist, die jeder üben sollte. Die Galerie der Unbekannten ist sozusagen der Aufbewahrungsort der missratenen Versuche. Vom Grüßen und Nichtgrüßen Wenn man beschließt, jemanden nicht mehr zu kennen. In SWR 2 Leben hörten Sie eine Sendung von Michael von Poser.